Es ist natürlich schwierig, Prognosen abzugeben, aber wir können sehr viel von der Geschichte lernen. Und was sich eben gerade am Beispiel des NSU zeigt, ist, dass es so etwas wie eine Geschichte des Rassismus gibt und dass es eine Systematik gibt, die eine bestimmte Tradition hat. Also immer, wenn Migrantinnen und Migranten etwas erkämpft haben, gibt es einen Backlash. Die 90er Jahre mit den Pogromen sind ein gutes Beispiel dafür, dass nachdem Menschen vieles erkämpft haben, wir haben gestern von den Kämpfen in den 70er Jahren gehört, die Bleiberechtskämpfe dann später und so weiter, kommt immer ein Backlash. Und ich glaube, das ist etwas, was man beobachten kann. Es gibt in dem Sinne keinen Fortschritt im linearen Sinne, alles wird gut. Es gibt immer wieder den Angriff, aber es gibt auch immer wieder den Widerstand darin. Und was vielleicht heute anders ist als in den 90er Jahren, als in Rostock-Lichtenhagen das Sonnenblumenhaus brannte, haben die Menschen davor gestanden, applaudiert. Leider gibt es so etwas immer noch, also eine große Unterstützung auch aus der Mitte heraus, aber der Widerstand ist größer geworden. Und das ist ein Appell, den ich an uns hätte und den wir auch versucht haben mit dem Tribunal. Also auf der einen Seite kann man kritisch sein in dem Sinne, dass man Staatsanalyse betreibt, wie du es sagst. Also man kann etwas anderes versuchen, auch leiser zu drehen. Und wir können aber auch umgekehrt auf der anderen Seite als Aktivistinnen versuchen, den Druck zu erhöhen. Das heißt, wenn ein Ungleichgewicht da ist in der Geschichte, in der Gesellschaft, dann können wir versuchen, das eine ein bisschen wegzumachen. Wir werden aber den Rassismus in dem Sinne so nicht abschaffen können. Wir können aber unsere Stimmen stärker machen. Das heißt, wir können dafür sorgen, dass wir mehr werden, dass wir solidarisch dem etwas entgegensetzen. Und warum? Weil deine Frage war, wie kann es sein, dass trotz dieses Wissens, was da ist, der Rassismus sozusagen immer noch da ist, weil er eben ein gesellschaftliches Verhältnis ist, der über das Ideologische hinausgeht. Aisha hat es gesagt, es ist ein Geflecht, es ist ein Komplex, in den alle Akteurinnen, deswegen auch komplex, wie Staat, also Politik, Wissenschaft, Presse und so weiter eingebunden sind. Und das ist etwas, was auch historisch gewachsen ist, leider. Im Beispiel des NSU kann man das sehr gut an der Medienberichterstattung nachvollziehen. Dönermorde, Soko Bosporus und so weiter. Und dem müssen wir etwas entgegensetzen, indem wir in den Schulen, in allen Institutionen, in allen Kontexten, in denen wir uns bewegen, unsere Geschichten, unser Wissen, auch unser Wissen des Rassismus lauter drehen. Also das heißt, wir müssen sozusagen auf der anderen Seite etwas lauter drehen und mehr werden, um da ein Gleichgewicht herzustellen. Und vielleicht kann sich dann langfristig etwas verändern. Ich glaube aber ähnlich wie mit den Traumata, dass auch diese Art von Umschreibung vielleicht auch ein paar Generationen braucht. Also wir erleben ja heute schon etwas anderes als noch in den 70er, 80ern und mehr Widerstand trotz des immer wieder in der gleichen Dimension daseinenden Rassismus. Ja, vielen Dank. Ich habe noch mal eine Nachfrage an dich, Peggy. Du hast von dieser Schuldabwehr gesprochen. Die DDR war antifaschistisch, internationalistisch, ja, per Selbsterklärung und hat den Rassismus nach West ins böse imperialistische und kapitalistische Westdeutschland sozusagen abgeschoben. Umgekehrt haben wir, BAFTA hat das nochmal betont, auch erlebt. Westdeutschland hat nach Ostdeutschland und in die DDR abgeschoben. Nun hast du von der Selbstorganisierung von schwarzen Feministinnen auch berichtet. Wie habt ihr denn, abgesehen vom staatlichen Diskurs, abgesehen vom DDR-Diskurs, wie habt ihr die Pogrome in Westdeutschland empfunden, beobachtet? Wie habt ihr darüber nachgedacht, was wohl in Westdeutschland mit den Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern passiert? Wie habt ihr darüber reflektiert in eurer Bewegung? Na, ich denke, also ich plädiere prinzipiell für einen Perspektivwechsel, auch auf die Geschichte. Wir können die Geschichte immer natürlich und müssen sie zum Teil halt auch aus der Perspektive der Gewalt heraus erzählen, damit Gewalt eben nicht untergeht, weil es hat die Tendenz, sehr gewaltvoll zu sein und sich dann ein Lächeln aufzusetzen. Insofern ist es wichtig, dass wir natürlich diese Geschichte auch erzählen müssen. Aber ich plädiere sehr dafür, dass wir gerade im längeren Prozess dann auf den Widerstand schauen. Und dass wir heute hier sitzen, dass wir das alles diskutieren, hat etwas mit Bewegungen zu tun, mit aktivistischer Arbeit, mit politisch-kollektiver Arbeit, die sich seit der Nachkriegszeit in beiden Ländern und dann nach 1990 im gesamten Deutschland diese Räume erstritten haben. Und deswegen würde ich auch eher bei deiner Frage sagen, wie kann das heute noch sein? Das kann deshalb noch so sein, weil es so gewollt ist, weil systemischer Rassismus sich immer fortschreiben möchte, immer in einer rassistischen Gesellschaft sich halten möchte und gar kein Interesse daran hat, sich abzuschaffen. Und das bedeutet unter anderem eben auch kein Interesse hat, egal wie viel Integration, in Anführungszeichen, von uns geleistet wird. Das ist, was ich am Anfang meinte mit, es wird kein Ankommen geben. Und wenn, das ist ein Perspektivwechsel. Das heißt nicht, dass wir weiterziehen sollten, sondern wir sind hier und wir bleiben hier und wir waren hier und wir werden hier sein. Aber wir hecheln nicht etwas hinterher, was ja gar nicht gewünscht ist. Deshalb reproduziert sich ja dieser institutionalisierte Rassismus immer wieder, um genau die Bewegungen zu bekämpfen. Wir sehen das nach Rostock-Lichternhagen, gab es nicht etwa eine große Debatte in der Gesellschaft, warum wir so gewaltvoll geworden sind, sondern das Asylgesetz wurde verschärft. Nach dem gewaltvollen Rechtsruck, den wir erstmal in Ostdeutschland wahrnehmen und ihn auch da sehr wohl verorten müssen, aber da kommt er ja nicht nur her, haben wir nicht etwa darüber geredet, was läuft schief in unserer Mehrheitsgesellschaft, sondern reden über eine Obergrenze und versuchen, den Leuten, die eigentlich noch nie jemand anders außer sich selbst gesehen haben, möglichst weit entgegenzukommen, dass sie auch möglichst weiterhin niemanden anders außer sich selbst sehen müssen. Es ist ja eigentlich sehr absurd. Wenn man sich das so anguckt, ist es auch eigentlich eine Gesellschaft, der ich nicht hinterher hecheln möchte. Also noch einmal, ich finde es wichtig, dass wir die eigenen Räume bauen und füllen und gerade auch im Widerstand und Aufdecken des NSU-Komplexes auch füllen. Und das passiert in einer wunderbaren Art, in einer sehr empowernden Art. Das ist für mich Empowerment-Arbeit, die auf unsere Communities zielt. Die wird nicht unbedingt den systemischen Rassismus in absehbarer Zeit überwinden, aber sie stärkt uns und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich denke, deine Frage zielte, also auf deine Frage bezogen, das ist das, was auch schwarze feministische Theorie schon seit langem auch tut und uns auch mit als Vorschläge an die Hand gibt. Die Stärkung der eigenen Community, das Weitergeben von eigenem Wissen, das Erstreiten von Wissen, was da ist, was vor uns war und mit uns ist, und die Stärke daraus zu ziehen, dass wir etwas sein können für nachfolgende Generationen. Und das ist eine Stärke, die auch über natürlich die Enttäuschungen und die Kraft, die das kostet, dann morgen wieder aufzustehen und nach so einem empowernden Raum sich wieder in der Zeitung zu begegnen oder irgendwo auf der Straße und zu sehen, wir sind aber trotzdem noch in diesem Land, in dem wir sind. Und sich zu fragen, was nützt das eigentlich alles? Ja, es nützt etwas, wenn man diesen Perspektivwechsel, wenn wir den ernst nehmen und sagen, er nützt schon etwas, weil ich in einer Kontinuität stehe mit meiner Arbeit, in einer kollektiven Arbeit. Ich glaube, so würde ich auch deine Frage beantworten, wie das in der DDR und dann auch nach der Wende weiter auch als Widerstand gehen konnte. Denn eine offizielle Anprangerung von Rassismus war so nicht möglich, denn es darf nicht sein, was nicht sein kann. Aber es gab sehr viel Selbstorganisation von sehr kraftvollen, powervollen VertragsarbeiterInnen, von selbst, die sich zusammengeschlossen haben in Wegen, wo es offiziell nicht sein durfte. Ne? Das durfte außerhalb des FDGB, des offiziellen Gewerkschaftsbund, nichts existieren. Aber es gab es. Und es wurde weitergetragen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nach der Wende war es, glaube ich, daher auch, also in meiner Biografie, für mich auch möglich, dass ich dann meinen Weg in ein kollektives politisches Bewusstsein finden konnte. Denn ich denke manchmal, wie ich eigentlich in diesem kleinen schwäbischen Tübingen ADEFRA finden konnte. Das ist ein Miracle. Es war fantastisch. Aber ich glaube auch im großen Sinne, dass es möglich war, weil ich in diese Richtung gucken konnte. Wenn ich in die Richtung geguckt hätte, was dieser wunderbare Staat mir offeriert, wo er mir hilft, antirassistisch arbeiten zu können, dann hätte ich ADEFRA nicht gefunden. Und das ist ein wichtiger Punkt, denke ich. Okay, danke. Ich würde jetzt angesichts der fortgeschrittenen Zeit das Plenum öffnen und in Dialog treten wollen. Ich möchte an dem Fall die Ermordung von Uri Jalloh so erinnern, dass es ja schon eine institutionelle Ermordung war, dass man ja nicht vergessen muss, dass es so eine staatlich unterstützende Ermordung war, von Richter, von der Presse, von der Polizeibeamte, von der Polizeidirektor, alle haben mitgemacht, um einen Mord zu auslöschen. Und 2017, in diesem Jahr, wurde das Verfahren auch eingestellt, trotz aller Versuche, dass die Freunde und die Familie der Ermordeten versucht haben, das aufzuklären, wurde das Verfahren geregelt und das wurde Verfahren eingestellt. Ich meine, das ist gut, dass wir schon solidarisch mit den Ermordeten, mit den betroffenen Opfern sind, aber das reicht überhaupt nicht aus. Der Staat, diese Politik, rassistische Politik, das prägt diese Gesellschaft und so lange, dass diese Politik, gegen diese Politik nichts gemacht wird, nicht Ernsthaftes gemacht wird, wird die Gesellschaft so rassistisch sein. Und Rassismus in der Mitte der Gesellschaft, was die auch AfD und andere Parteien an die Macht gebracht hat, wird es noch weitergeben. Das heißt, ich meine, nach der Zeit des Kalten Krieges und nachdem es diesen Konkurrenz zwischen Sozialismus und Kapitalismus nicht mehr gegeben hat, wir leben in einem monotones Leben, ein einpoliges Leben, Welt, wo Mut braucht, wo Organisierung braucht, wo wir alle mit allen Betroffenen, egal aus welcher Bewegung wir kommen, wir als Antirassisten, wir sind als Arbeiterin, wir als Lehrerin, als wir Journalistin, wir müssen uns alle zusammenschließen, dass wir gegen diese Politik hier kämpfen. Wie gesagt, es wird noch schlimmer werden. Es ist die Zukunft dieses Landes sieht nicht gut aus. Dieser Rassismus hat sogar die EU gespaltet. Das hat in Niederlande hat es angefangen, dass die Migrantenpolitik, dass es repressiver wird, und das braucht eine große Kampagne von allen Frauen, die gegen Ungerechtigkeit, Rassismus, Sexismus kämpfen, und wir sind am Anfang unseres Kampfes. Danke. من خیلی خوشحالم که امروز Ich bin ganz froh, dass wir heute diese großartigen Persönlichkeiten hier haben. Wir warten, weil nicht alle Kopfhörer haben. Also auf dem Podium müssen alle Kopfhörer haben. Ich freue mich, dass diese Konferenz, dass ich damit beehrt wurde, hier zu sein. Und ich habe für mich von meiner Seite sehr viel gelernt. Ich bin ganz glücklich, dass ich heute hier bin. Ich bin sehr froh. Ich habe das Gefühl, dass ich bereichert worden bin. Vielleicht wird es eines Tages so weit sein, dass es eine Unabhängigkeit gibt, dass wir den Terrorismus bekämpfen können, dass wir vieles ändern können und dass wir ein autonomes Denken auch in vielen asiatischen Ländern haben können, dass wir eben dort unabhängiges Denken dort herstellen können. Ich möchte dieses Wissen mitnehmen, damit ich das morgen für mich einsetzen kann. Die andere Frage, die ich habe, ist, ich habe keinen Mann hier erlebt. Ich hätte gerne, dass die Männer auch gehört hätten, was ich zu sagen habe. Damit meine ich das andere Geschlecht, wenn das andere Geschlecht unsere Stimme hören würde, unsere Gedanken hören würde. Vielleicht sind sie das Problem, weil sie die Diskriminierung herbeiführen, indem sie ihre Familie diskriminieren. Viele in diesen Ländern sind Sklavinnen auf der Geschlechtsebene. Vielleicht würden sie Veränderungen, also auch die Männer, Veränderungen erleben, wenn sie dann hier wären. Wenn sie mir erlauben, was gestern anbelangt, ich habe über Afghanen gestern irgendetwas gesagt. Ich habe gesagt, Afghanistan hat das Problem, was die Unwissenheit anbelangt. Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass es gegen Afghanistan gibt. Also es geht nicht um Afghanistan, Kurdistan. Ich bin in mir geht es allgemein um diese Probleme. Ich möchte mich entschuldigen. Also glauben Sie mir, Sie sind alle mein Schatz. Mir geht es überhaupt nicht darum, wer aus Afghanistan oder wer aus Kurdistan kommt. Wir sind alle Menschen. Ich hoffe, dass wir eines Tages so viel Macht haben, dass wir Hand in Hand alle Formen der Diskriminierung abschaffen können und dass wir so eine Abhängigkeit, Unabhängigkeit im Denken der Männer herstellen können, dass wir alle Menschen sind und dass es keinen Unterschied gibt als Mann und Frau. Ich bedanke mich bei der Gruppe, die aus Hamburg kommt und mich hierher gebracht hat. Ich bin ganz froh, dass ich hier bin.